Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akariko ehipassiko opanayiko pacchattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sangho Panno Bhagavato Savaka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yaditam Chattari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Ese Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakkhineyo Anjali karaniyo anuttaram punyakhetam kasati evam buddham sarantanam dhammam sangham cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va rumahamso nahi satiyate. So, gestern haben wir erklärt die neun Chitta-Stiti, die neun Stufen oder neun Bleiben in Samatha. Und ich habe erfahren im Interview und anderswo, dass es großes Interesse für dieses Thema gibt. Dann werde ich heute noch ein bisschen ausführlicher erklären, weil es ist diese neun Stufen von Samatha sind verbunden mit vielen, vielen anderen Themen und kann man sie dann viel besser verstehen, wenn man es zusammenbringt mit den Themen von Shravaka Bhumi, von den Bhumi von den oder Bhumi ist ein Wort, das nicht leicht zu verstehen ist. Das bedeutet wörtlich Erde, aber hier bedeutet das nicht Erde, sondern sagen wir Weise, wie man die Welt oder wie man die Sachen betrachtet. Wie ich schon gesagt habe, es gibt 16 solche Bhumis, die dann erklären alles in Yogacara Bhumi, was mit Yoga verbunden ist, mit Yoga von den Schülern von Buddha, Yoga von den Buddhas für sich selbst und Yoga von den Bodhisattvas. Wie ich schon gesagt habe, die Hauptperspektive von Yogacara Bhumi Shastra ist die Perspektive von Yoga zur Verwirklichung von der Zustand von Buddha. Und dieser Weg wird besonders betont. In diesem Sinne auch manchmal die Sichtweise von den Schülern von Buddha ist interpretiert im Sinne von der Sichtweise, wie der Buddha sieht. Oder wie jemand, der nach universaler Erwachung oder Erleuchtung nach universalen Erleuchtung strebt, die Sachen sieht. Die Tradition von Yogacara Bhumi Shastra ist, so gesagt, ist basiert auf die Lehre von Maitreya Buddha, der zukünftige Buddha, der sollte auch zu Asanga an vielen, vielen Gelegenheiten in Visionen erscheint haben. Also die, ich habe schon erklärt, dass die Lehre von Shamatha und Vipassana, wie es in Shravaka Bhumi dargelegt ist, besteht von Erklärung von 16 Objekten. Wichtige von den Objekten, die 4 Objekte haben wir schon erklärt, dann 5 Objekte, die zur Läuterung von Persönlichkeit führen, haben wir schon erklärt. 2 Objekte, die für uns besonders wichtig sind, sind Objekte, die zu oder Sphäre von Yoga, die zur Läuterung von Unreinheiten des Geistes führen. Also Viraga-Objekte oder Viraga-Sphäre von Betrachtung, Viraga-Sphäre von Yoga. Viraga ist sozusagen der Ziel von dem buddhistischen Weg. In den Agamas, der Buddha lobt Viraga als höchste Dhamma, höchste Lehre. Agam etat bhikkhave dhammo yadidam viragam. Das ist das höchste Dhamma, das es gibt, ist Viraga. Und Viraga, indem man ein Buddha wird. Was ist Zustand von einem Buddha? Zustand von einem Buddha ist, einfach alles loslassen, indem man alles loslassen kann, wird man den Zustand von Buddha erreichen. Und alles loslassen, Viraga, um Viraga zu verstehen, es ist ein Wort, das manchmal nicht verstanden wird. Viraga ist von dem Sanskrit-Wurzel Ranch, was heißt befleckt werden oder wie kann man das, ja, befleckt werden oder sich farben. Davon kommt Ranga, Ranga heißt Farbe. Ranch, sich farben lassen, solange man sich von den Objekten farben lässt, ist man nicht befreit von den Objekten. Und farben lassen ist nichts anderes als beflecken lassen. Der Geist, wie ich so die Lehre von Buddha, die in verschiedenen Schulen von Buddhismus auf verschiedene Weise erklärt wird. Der Buddha sagt, dass die Natur des Geistes ist rein. Der Geist ist ursprünglich rein. Die Befleckungen des Geistes sind zufällig. Agantuka. Diese Lehre ist besonders wichtig dann für die verschiedenen Mahayana-Schulen. In der Theravada wird es erklärt, dieser reine Geist einfach als Bhavanga, was natürlich in den anderen Schulen nicht immer akzeptiert wird. Das Studium von Buddhismus ist also nichts anderes als Studium, wie man den Geist von den Befleckungen oder von den Farben die durch Anhaften an Objekten entstehen, loslässt. Das ist dann die Bedeutung von Viraga. In der nordlichen Buddhismus, in Abhidharma Kosha und so, Viraga an sich ist Geistesfaktor, das nicht unheilsam ist und auch nicht heilsam ist. Es ist neutral, weil in dem man, wir haben schon gesagt gestern, die Voraussetzung für Samadhi ist, dass man Chanda heißt Begeisterung, hat für Samadhi. Das ist auch Raga. Aber ist positiv in diesem Sinne. Normalerweise, wenn es negativ ist, Raga negativ ist, wird genannt Lobha. Lobha ist Raga für sensuelle Sinnen, für sinnliche Objekte. Raga in diesem Sinne ist neutral. Es kann Raga sein für Objekte, die nützlich sind. Deswegen ist es neutral. Und diese Raga-Begeisterung muss man schon haben, damit man richtig meditiert. Was man nicht mit Begeisterung macht und mit Wille, dann wird man nie gut machen können, besonders die Sachen, die zu Befreiung führen, die Sachen, die weg sind, nicht von der Welt, sondern aus der Welt. Dafür braucht man besondere Begeisterung, dass man erfolgreich wird. Also Viraga, Objekte gibt es zwei Sorten. Wir haben gesprochen gestern von Shamatha-Meditation. Shamatha-Meditation ist für die Shravakas, ich sage nicht für wie es in der Mahayana-Tradition erklärt wird, die Shamatha ist Viraga im Sinne von den weltlichen Objekten, so wie Anapanasati, die Einatmen, Ausatmen, ist ein Objekt, das zu der Welt gehört. Genauso wie die anderen Objekte, die man benutzt für Übung von Jhanas oder Dhyanas, die in der Abhidharma-Lehre werden erklärt als Inhalt von Shamatha. Das sind alle weltliche Objekte. Um den Geist zu reinigen, braucht man dann weltliche Viraga mit weltlichen Objekten, so wie Atmen. Und man braucht auch überweltliche Viraga. Überweltliche Viraga ist die Loslassen durch Verständnis von den vier edlen Wahrheiten. Meditation an die vier edlen Wahrheiten, die dann zu Befreiung führt. Diese Meditation ist von den vier edlen Wahrheiten ist auch eingegliedert in den vier Grundlagen von Achtsamkeit. Es ist sozusagen Hauptinhalt von Achtsamkeit gegenüber den Dharmas, gegenüber den Geistobjekten, die mit Befreiung, Prozess von Befreiung eng verbunden sind und müssen für Befreiung verstanden werden. Also jetzt sprechen, wenn wir die neun Stufen von Shamatha erklären, dann bezieht sich es besonders an die weltliche Viraga. In der Bodhisattva-Weg, so wird betont, in der Bodhisattva ist einer der Wegen, sein Mitleid entscheidet, in Welt zu bleiben, aber er lernt durch Virag, durch Weisheit, obwohl er in der Welt bleibt, er lernt nicht zu leiden in der Welt, bis er den Zustand von Buddha erreicht. Das ist der Weg von Bodhisattva, wie es in Bodhisattva Bhumi, das nach der Bhumi von den Schülern und von Pratyeka Buddha, von Buddha für sich selbst, dann erklärt wurde. Bodhisattva ist also einer der Wegen, Mitgefühl bleibt in der Welt, aber allmählich lernt in der Welt nicht zu leiden, bis er den Zustand von Buddha erreicht hat. Also wegen Weisheit bleibt er, wegen Weisheit leidet er nicht und wegen Mitgefühl bleibt er in der Welt. Deswegen diese weltliche Viraga mit den weltlichen Objekten ist besonders bedeutend. Dann in der Lehre von Mahayana im höchsten Sinne, dann in der es gibt nur eine Realität, die absolute Realität, die Realität von Leerheit oder Soheit, dann in diesem Sinne die weltliche und weltliche Viraga, weltliche Loslassen und überweltliche Loslassen schmelzen zusammen in ein Prozess. In diesem Sinne auch Samatha und Vipassana ist erklärt in Shravaka Bhumi, die schmelzen in ein Prozess. Wie schmelzen sie ein in ein Prozess? Durch Weisheit. Und Weisheit in Yogacara Bhumi Shastra ist erklärt durch besonders durch Manasikara. Auch diese neun Stufen von Shamatha lassen sich nicht von dieser Lehre von Manasikara trennen. Manasikara wird auf Deutsch übersetzt als Aufmerksamkeit, was nicht die schlechte Übersetzung ist, aber wörtlich, so wird es übersetzt in Tibetanisch oder in Chinesisch auch, wörtlich bedeutet das im Geiste machen. Manasi ist Lokativ von Manas und Kara ist einfach machen. Also Wesen von Weisheit, so auch in Agama erklärt, man wird weiß, indem man Yoniso Manasikara übt und man wird verblendet, indem man Ayoniso Manasikara übt. Yoniso Manasikara kann man übersetzen als im Geiste machen, im Sinne, wie die Sachen in Realität wirklich sind. Und Ayoniso Manasikara ist das Gegenteil davon. Und wie sind die Sachen in Realität nach der Lehre von Agamas? Wir haben schon erklärt, es ist nichts anderes als Vergänglichkeit, Leiden, das mit Vergänglichkeit verbunden ist. Dann Nicht-Selbst, also Essenslosigkeit von dem, was mit Leiden verbunden ist, und Unreinheit. Unreinheit, wie wir erklärt haben, ist nichts anderes als ein Aspekt von Dukkha. Alles, was Dukkha ist, in der Tat ist unrein. So, in Yogacara Bhumishastra, die besonders in Samahita Bhumi, in Bhumi, das mit Wahrnehmung oder Stufe der Wahrnehmung oder Stufe des Geistes, das mit Konzentration, mit Samadhi verbunden ist, in diesem Bhumi, ein von den 16. Bhumi, wird Weisheit erklärt durch 40 verschiedenen Sorten von im Geiste machen, die mit Weisheit verbunden sind. Ganz komplex. Wir werden natürlich nicht alles das erklären, das ist jetzt nicht unser Thema, das wird nur zu Verwirrung führen. Was wichtig ist, dass durch diese Meisterung von Manasikara, von Aufmerksamkeit, dann die allmählich reinigt sich der Geist und man bekommt spontane in Geiste machen, das dann erlebt wird mit Shamatha und mit Vipassana. Das heißt, mit differenzierten und indifferenzierten Objekten zu jedem Objekt dann der Meditierende anwendet, ein spontaner Geist, das durchdringt, das immer konzentriert bleibt und durchdringt die wahre Natur der Phänomene. Das ist dann die Voraussetzung für einen Zustand der Reinheit, die nie weggehen kann. Und Ziel des buddhistischen Weges. Dann jetzt zurück, wenn wir diese Perspektive haben, zurück zu 9 Stufen. Diese 9 Stufen werden, ich habe schon erklärt, gestern einige werden erklärt zusammen mit sogenannten 8 Prahana-Samskaras. 8 Prahana-Samprahana heißt loslassen, oder verlassen einfach. Und Samskara heißt Formationen. Die Befleckungen des Geistes, die in Shamatha, die perfekte Shamatha verhindern, sind dann beseitigt durch diese 8 Prahana-Samskaras. Die Prahana, technisch die Prahana-Samskaras beseitigen 6 Doshas. Doshas kann man wörtlich bedeutet Fehler, aber man kann das als einfach Hindernis übersetzen. Dusch, von Sanskrit-Wurzel, Dusch, Duschya heißt das, was ist schwer zu übersetzen. Das, was macht, was die diese Shamatha-Zustand fehlerhaft macht oder imperfekt macht. Und es ist verbunden mit 6 Kräften, die wir unbedingt brauchen, damit wir die Reinheit des Geistes erreichen können. Was sind die 8 Prahana Samskaras? Die erste heißt, gestern haben wir schon erklärt, aber nicht zusammengefasst. Erste heißt Shraddha, Sada, Vertrauen. Mit Vertrauen fängt eigentlich alles, was wirklich heilsam ist, an. Vertrauen ist die Voraussetzung für alle heilsamen Zustände des Geistes. Heilsame Zustände des Geistes heißt die Zustände, die mit Weisheit verbunden sind, die Weisheit, das zur Erlösung führt. Das ist dann wahre Heilsame. Dann, wir haben schon gesagt, nach Shraddha kommt Chanda, Begeisterung kann man übersetzen. Chanda im Buddhismus wird oft als Synonym von Tanha, von Trishna, von Begierde verwendet. Aber hier bedeutet es keineswegs Begierde im negativen Sinne. Hier bedeutet es Begeisterung für was man macht, das auf Vertrauen basiert ist. Wenn man diese Begeisterung hat, wird er dann imstande sein, Virya anzuwenden oder Vyayama, Energie für das, was man macht. Nur wenn man energisch macht, mit Begeisterung und energisch macht, das, was man macht, wird man dann erfolgreich sein. Wenn diese 3 vorhanden sind, wir haben schon gesagt, das ist genau auch erklärt in Patisambhidamagga, Visuddhimagga, dann wird Prashraddhi, was wir als Klarheit und Entspannung des Geistes übersetzt haben, vorhanden. Wenn das der Fall ist, überwendet der Meditierende ersten Feind von Shamatha, was wir Faulheit als Faulheit übersetzt haben. Diejenigen, die faul sind, kommen nie in tief in Shamatha, unmöglich. Und man fängt an, in Shamatha zu kommen, indem man Prashraddhi, diese Leichtigkeit oder Klarheit und Entspannung Speer, indem man mit Vertrauen Begeisterung und mit Energie sich der Meditation widmet. Nur dann wird er diese Klarheit und Entspannung spüren können, die dann die Voraussetzung ist, wie wir schon gestern gesagt haben, dass man achtsam bleibt. Also zweiter Feind von Shamatha ist Unachtsamkeit. Unachtsamkeit ist, dass man vergisst, was zu tun ist. Damit man in Shamatha bleibt, man vergisst die Anweisungen von dem Lehrer, die man gehört hat, und man denkt nicht daran, man denkt an anderen Sachen. Also die Kräfte, wir haben schon erklärt, sechs Kräfte, die Kräfte, die Voraussetzung sind, dass diese Kraft von Achtsamkeit sich spüren lässt und bleibt, sind zwei Kräfte, Kraft von Shruta Mai Pragya, Kraft von Chinta Mai Pragya, die Kraft von Weisheit, das kommt von Herren. Das heißt, man hört die Anweisungen von einem Lehrer, oder heutzutage die Leute lesen mehr Bücher als hören Anweisungen von dem Lehrer. Das ist auch Shruta Maya Pragya, aber nicht so effektiv, wie wenn man es direkt von einem kompetenten Lehrer hört, besonders von einem Buddha oder Schüler von dem Buddha oder Bodhisattva. Und dann Chintamai Pragya, die Weisheit, die von über Nachdenken kommt. Diese zwei Weisheiten sind auch dafür zuständig, dass man Vertrauen, Begeisterung, Energie übt und zu Prashabdi, zu Klarheit und Entspannung des Geistes kommt und dadurch zu Kontinuität in Achtsamkeit. Da die Chintamai Pragya besonders wichtig ist, indem wir denken an alles anderes außer Dharma, ist dann unsere Achtsamkeit hat keine Kontinuität. Wenn wir aber ständig an Dharma denken, dann die Achtsamkeit wird Kontinuität haben. Nur dann werden wir in Stande sein, effektiv mit den Befleckungen des Geistes zu kämpfen. Also diese verschiedenen Stufen heißt nicht, dass erst kommt diese, dann nur danach kommt die andere. Diese, alle diese Faktoren ergänzen sich. Man soll nicht denken, erst muss ich Shrutamai Pragya üben, erst muss ich Vertrauen üben, dann werde ich die, die... Alle diese Sachen ergänzen sich, nur die folgenden immer sind, bringen uns näher zu dem erwünschten Zustand von Klarheit des Geistes. Aber das heißt nicht, dass wenn ich meine Weisheit von Herren perfekt ist, dann kann ich effektiv denken. Nur wenn ich effektiv denke, dann kann ich meditieren. So ist es nicht. Die drei immer ergänzen sich. Und man kommt immer zurück zu den früheren, indem man tiefer die folgenden verstanden hat. Also es ist ein dynamisches Prozess, ein organisches Prozess, nicht ein mechanisches Prozess. Also wir haben erklärt jetzt fünf von den Prahana Samskaras, von den Formationen, die die Befleckungen, die uns erlauben, die Befleckungen des Geistes loslassen. Sechste ist Wissensklarheit. Das haben wir schon gestern erklärt. Wenn Achtsamkeit Kontinuität hat, Wissensklarheit ist imstande, die Befleckungen oder Unreinheiten des Geistes sofort entdecken, sobald sie entstanden sind, und effektiv bekämpfen. Bekämpfen nicht durch Kraft, sondern durch Weisheit. Und wie bekämpft man die Befleckungen des Geistes? Was sind die Hauptbefleckungen des Geistes im Prozess von Shamatha? Haben wir schon erklärt. Es ist Tendenz des Geistes zu sinken und Tendenz des Geistes zu schweben. Oder Aufgeregtheit. Dann auf der Seite von Doshas, von den Hindernissen. Wir haben als erste Faulheit, als zweite Nachlässigkeit oder Vergessen von den Anweisungen. Als dritte haben wir dann Tendenz des Geistes zu senken, als vierte Tendenz des Geistes sich zerstreuen oder Aufgeregtheit. Diese werden durch die Kraft von Achtsamkeit und besonders Wissensklarheit dann effektiv bekämpft, so dass man in höhere Stufen von Shamatha in volle Beruhigung eintreten kann. Also in den Kräften haben wir schon erklärt Kraft von Weisheit, das durch Herren bedingt ist, Kraft von Weisheit, das durch Über Nachdenken bedingt ist, Kraft von Achtsamkeit, Kraft von Wissensklarheit. Die führen dann zu Zustand von Ruhe. In der Zustand von Ruhe, dann, was braucht man? Man braucht zu lernen gleich Anwendung von gleichmäßiger Energie, indem man sich dem Objekt der Meditation widmet, nicht mit zu viel Kraft von Anwendung, auch nicht mit schlappigem Anwendung, schlampige Anwendung. Abhoga, Anabhoga, wir haben schon gesagt, diese gleichmäßige Anwendung von Energie zu dem Objekt, dann ist die fünfte Kraft, die man unbedingt braucht, um in reinem Zustand des Geistes zu bleiben. Diese gleichmäßige Anwendung des Geistes zu dem Meditationsobjekt, das natürlich als UPK basiert ist, Samskara UPK, nicht Vedana UPK, kommt durch indem man diese Feinde der Shamatha effektiv bekämpft hat. Was sind die Feinde von Shamatha? Wir haben schon erklärt, Tendenz des Geistes zu senken und Tendenz des Geistes zu schweben, Aufgeregtheit. Was sind die Formationen, die das effektiv machen können? Natürlich Achtsamkeit, natürlich Wissensklarheit, aber zusammen mit was? Zusammen, wenn die Tendenz des Geistes zu senken kommt, mit Achtsamkeit und Wissensklarheit anwendet man Wille, Chetana. Dann wird man imstande sein, Tendenz des Geistes zu senken, zu überwinden. Also sobald Tendenz des Geistes zu senken erscheint, muss man Wille haben, bei dem Meditationsobjekt zu bleiben, ihn untersuchen, nach der Lehre von Abhidharma, diese Vitarka, Vitarka ist Geistesfaktor, das erlaubt, dass der Geist nicht senkt. Vitarka ist nichts anderes, Vitarka heißt Vitaka, wie übersetzt man? Applied Thought. Diskursives Denken, angewandtes. Diskursives Denken, angewandtes Denken. Naja, keine Übersetzung ist gut genug. Gedankenfassen. Vitarka ist nach der Lehre von Abhidharma Kosha nichts anderes als Chetana und Pragya, Weisheit und Wille. Weisheit im Sinne von Unterscheidung. In Abhidharma Kosha, in der Sarvastivada-Tradition, Weisheit ist auch neutrale Geistesfaktor. Unterscheidung kann man auch schlecht unterscheiden, kann man auch gut unterscheiden. Vitarka existiert auch in heilsamen, auch in unheilsamen Zustand des Geistes. Aber in Shamatha Vipassana natürlich ist heilsamer Zustand des Geistes. Also, um Trägheit oder Tendenz des Geistes zu senken, zu überwinden, muss man unbedingt Wille anwenden. Wille anwenden, das Meditationsobjekt nicht verloren geht. In anderen Worten, in Untersuchen mit Wille eigenen Geist zu dem Objekt lenken. Und wenn der Geist hat Tendenz zu schweben, zu Aufgeregtheit, welche Prahana Samskara, welche Formation, die fähig ist, Unreinheiten des Geistes zu verlassen, anwendet man? Nichts anderes als Upekha, Upeksha. Upeksha heißt Gleichmut des Geistes. Gleichmut des Geistes heißt, dass man nicht an angenehme hängt, nicht unangenehme, nicht sich wehrt gegen Unangenehme und nicht verblendet wird in Bezug zu nicht angenehm, nicht unangenehm. Dieser Zustand ist besonders wichtig für die Shamatha und Vipassana Meditation und überhaupt für Weisheit. Nach der Abhidharma-Lehre, egal ob nördliche oder südliche, es gibt kein heilsamer Zustand des Geistes ohne Upeksha. Ohne Upekha. Solange man hängt an das Angenehme, man wird immer sich ärgern gegen das, was unangenehm ist und wird immer verblendet gegenüber das, was nicht angenehm und nicht unangenehm ist. So kommt man in Komplex von Senken und Schweben des Geistes, das direkte Ausdruck ist von Nichtwissen. Und dieses Nichtwissen ist nichts anderes als Komplex von Anhaften und sich Weigern. Also Schweben des Geistes, also Aufgeregtheit und Trägheit sind auch Ausdruck von diesem Komplex von Anhaften an Angenehme und sich gegenstoßen. Pratigha bedeutet wörtlich gegenstoßen. Gegenstoßen gegen was? Gegen Unangenehme. So, jetzt haben wir fast alle Faktoren, die mit den 9 Stufen verbunden sind, erwähnt. Können sie zusammenfassen. Was sind die 8 Prahana Samskaras? Nennen wir sie ein nach dem anderen. Erste ist Vertrauen. Zweiter ist prima. Dritter ist Energie. Vierter ist Klarheit. Ja, Prashaddi. Klarheit und Entspannung oder Leichtigkeit und Entspannung oder wie immer man es übersetzt. Dann kommt Chetana. Die Wille. Wille und wie haben wir übersetzt? Und Gleichmut. Kommt doch zum Schluss, ne? Ich habe bei 5 Achtsamkeit stehen, aber ich habe vielleicht auch. Moment. Ja, Virya und Prasadi. Wir haben Virya und Prasadi, das sind 4. Hm? Ja, dann kommt Sati. Dann, Moment, jetzt muss ich. Sati ist da, die Wissensklarheit ist da, dann kommt Chetana und kommt Gleichmut. So haben wir 8. Kraft von was? Ja, Vertrauen als Erste. Ich muss mir das selbst wieder, ich habe das vor langer Zeit nicht gelernt. Also ihr Vertrauen an Wille, also Antriebskraft, an Virya, dann Pasali, dann Sati, Sampajana, also Wissensklarheit, Chetana und Upeka. Upeka, ja. Chanda, hat mir nicht Chanda gesagt, Begeisterung. Das ist da, ja. Das ist zwei Wörter. Dann, was sind die 6 Doshas, die 6 Fehler, die überwunden wurden? Erste ist Faulheit. Faulheit, wie wird Faulheit überwunden? Durch die 4 ersten, das haben wir erklärt. Zweiter Fehler ist? Vergesslichkeit. Wie wird Vergesslichkeit überwunden? Durch Sati. Dann dritte Fehler haben wir schon erklärt. Dritte Fehler ist? Laya. Laya, sehr gut. Ich werde langsam von euch lernen. Dann, das ist Senken, Tendenz des Geistes zu senken. Vierte ist? Vierte ist Audatyam. Audatyam heißt Aufgeregtheit oder Tendenz des Geistes zu schweben. Udacha, auf Pali, Audatyam, auf Sanskrit. Das heißt Ut. Ut heißt nach oben. Nach oben, also schweben. Nach oben sich heben. Der Geist hebt sich nach oben. Das ist Aufgeregtheit. Aufgeregtheit ist nichts anderes als Zustand der Unruhe des Geistes. Warum Unruhe des Geistes? Weil er findet keine Freude in sich selbst. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Also Analaya ist nicht richtig, Gegenteil von Laya. Das, wenn das eine singt und das Analaya ist nichts anderes im Buddhismus als Detachment, loslassen. Das ist okay. Analaya. Analaya ist Synonym für Viraga, loslassen. So wie Himalaya. Loslassen. Himalaya ist, was heißt Laya? Laya ist, von Li auf etwas wie sagt, kleben. Li ist kleben, Li noti. Schnee klebt an die Bleibe, wo man klebt, da bleibt man. Schnee bleibt. Himalaya ist der Ort, wo Schnee bleibt. Alaya ist, wo etwas die Bleibe. Also Alaya, indem es bleibt, es hat zu tun mit Anhaften, kleben. Und Analaya ist dann nicht anhaften. Alaya Vijnana, davon kommt ein sehr wichtiges Wort im Mahayana Buddhismus, kommt auch davon. Das ist Ort, wo die andere Bewusstsein sich befinden. Wo in der Tat alles sich befindet. Und das alles befindet sich da, in dem es klebt. Wenn es nicht klebt, dann ist es Nirvana. Solange wir kleben, sind wir nicht in Nirvana. Dann der einzige Weg ist Weg von Viraga. Dann wird man Analaya. Analayo. Manchmal, wenn man die Sprachen lernt, kommt man kann man sich sehr, sehr klar die Bedeutung. Die Sprachen manchmal sind sehr nützlich für Verständnis von dem, was man macht. Gut, dann jetzt, wir sind bei den sechs Doshas Und wir haben vier erste Doshas erklärt. Was bleibt als nächste zwei Doshas? Abhoga, Anabhoga, gestern haben wir schon erklärt. Sich zuwenden zu dem Objekt mit zu viel Kraft oder zu schlappig, kann man sagen. Ja. Mit Anstrengung oder mit also, zu viel Anstrengung. Zu viel Anstrengung oder zu wenig Anstrengung. Nicht gleichmäßige Anstrengung. Kann man zwei in ein Hindernis verwenden. Nicht zu vergessen, das wörtlich Samadhi, gestern habe ich schon erklärt, in viele, sogar viele Leute in Europa denken, übersetzen manchmal Samadhi mit, wie heißt das? Mit Trance oder sowas. Das ist nicht so ganz andere Bedeutung. Samadhi bedeutet einfach gleichmäßige Anwendung, korrekte Anwendung des Geistes zu dem Objekt. Trance ist etwas, wo man sich verliert, aber das ist dann nicht Samadhi in dem Sinne, wie es im Buddhismus angewendet wird und wie es auch eine wörtliche Bedeutung ist. Die alten Wissenschaftler in Europa haben sehr oft Samadhi mit Trance übersetzt. Jetzt machen sie das nicht mehr, weil wir kennen viel mehr von dem Buddhismus als früher. Also wir haben die sechs Fehler oder sechs Hindernisse, die hindern perfekte Zustand von Läuterung durch Shamatha. Und jetzt wiederholen wir die sechs Kräfte. Erst kommt Kraft von Weisheit, das von Herren kommt. Zweite, Kraft von Weisheit, das durch Überlegen, Nachdenken kommt. Dritte, Kraft, das durch Achtsamkeit kommt. Vierte, Kraft von Wissensklarheit. Fünfte, Kraft von gleichmäßiger Anstrengung. Und sechste, Kraft, das dann zu perfektem Zustand von Samadhi führt, Kraft von Gewohnheit. Nur indem man konsequent geübt hat im Buddhismus, ich immer wiederhole, wir glauben nicht an selbst, unsere Selbst sind unsere Gewohnheiten, nur indem man sich diese Gewohnheit von Samadhi, man hat das viel geübt, dann wird es natürlich. Dann der Geist geht in Samadhi, genau so wie man betrachtet Himmel. Gleich ist er da, ohne jegliche Anstrengung. Warum? Weil man ist schon gewöhnt. Man hat das geübt. Deswegen, es kann nicht weg von Erinnerung gehen. Das, was gewöhnliche Objekt ist, geht nicht weg von Erinnerung. Was ist mit der dritten Art von Weisheit, die Visuddhimagga genannt wird? Wir haben ja zwei, Chintamayapanya, wir haben Suttamayapanya und es gibt noch die dritte, die Bhavanamayapanya. Die ist keine Kraft. Die ist auch Kraft, aber wird nicht hier erwähnt. Warum? Befragen Sie bitte den Maitreya Buddha. Bitte richtig immer. Dann vielleicht so wie der Yogi Asanga, können Sie direkt den Maitreya fragen. Es wird nicht erwähnt in dem natürlich Bhavanamaya Pragya hat zu tun mit Meditation und alle diese Sachen haben zu tun mit Meditation. Dann, wenn man das erwähnt, dann die anderen Sachen werden nicht klar vielleicht. Also wir haben jetzt, was bleibt, ist diese Wissen zu verbinden mit den acht, mit den neun Bleiben in Shamatha und dann es verbinden mit Manasikaras, mit im Geiste machen. Dann, was ist erste Bleibe in Shamatha? Erste Bleibe in Shamatha ist Stapayati. Sehr gut. Ich werde bald lernen. Stapayati heißt sich etablieren in Samatha. Wie etabliert man sich in Samatha? Eben indem man von einem Lehrer gehört hat, dass durch Samatha man kann zu einem Geist, das kommen, das in sich selbst Vollkommenheit findet, das volle Reinheit erreicht. Und so weiter, dass man kann nur dann machen, wenn man sich von den weltlichen Objekten, die zu Begierden und Hass führen, von denen isoliert, von den Sinnenobjekten isoliert, von den unheilsamen Gedanken isoliert und so weiter, so der Meditierende entscheidet sich, ah ja, das möchte ich haben. Das ist my cup of tea. So, dann entscheidet er sich, da möchte ich meinen Geist bleiben lassen. Aber ja, jetzt kommen wir bis hin zu den Manasikaras. Dann er macht den Objekt im Geiste durch Kraft. Einfach, ich muss das haben. Das heißt, Bala in den 40 Manasikaras, die Weisheit erklären, Bala Avahana Manasikara, durch Kraft bleibt, macht er Meditationsobjekt im Geiste, indem er verstanden hat, von dem Lehrer, was zu tun ist und nachgedenkt hat, wie es gemacht werden soll. So fängt er an zu kämpfen mit welchem Feind? Wir haben schon gesagt, was ist der erste Feind? Faulheit. Ich schaffe das. So hat er Vertrauen, hat er Begeisterung. Und was hat er noch? Energie. So kommt er, wie wir gesagt haben, in zweite Stufe von Samatha, das wir genannt haben als Samstapayati. Samstapayati, Sam heißt zusammen. Er etabliert den Geist an dem Objekt. Parimukham satim upatapetva tomasat. Darüber nachgedacht. Er, Parimukham, Pari heißt umkreist, der umkreist mit dem Geist, Meditationsobjekt und will nicht loslassen, aber seine Weisheit ist noch nicht entwickelt. Er macht das immer noch mehr mit Kraft als mit Achtsamkeit. Aber indem er Geduld hat und macht weiter, allmählich seine Energie führt zu dem Zustand von Klarheit und indem er weiß, es einfach mit der Kraft geht es nicht. Was macht er? Er entspannt sich, weil er hat verstanden, einfach mit nur mit Wille komme ich nicht durch. Er hat manche Frustrationen erlebt, so wie einige von uns. Dann weiß er, einfach mit Kraft komme ich nicht durch. Da muss noch etwas anderes sein. Und was ist das? Achtsamkeit. Achtsamkeit ist, so Abhidharma Kosha erklärt, Achtsamkeit, Weisheit wird immer durch Schwert symbolisiert, der Schwert von Manjushri. Und Achtsamkeit ist eine Hand, Griff von dem Schwert. Ohne Griff wird man sich eigene Hände verletzen. Um Weisheit zu benutzen, braucht man Schwert der Weisheit zu benutzen, braucht man einen Griff. Und dieser Griff ist eben Achtsamkeit. Dann, wenn er ein bisschen verstanden hat, dass nur einfach durch Wille komme ich nicht durch, dann entspannt sich, bekommt mehr Klarheit und Achtsamkeit tretet ein. Sehr klar. Und durch Achtsamkeit ist er jetzt imstande, immer davon bewusst sein, sobald er das Objekt der Meditation verliert. Und es wird in den Kommentaren erklärt, so wenn man das Stoff sich zerreißt, dann wird man Patch, wie sagt man? Flicken. Flicken. So, wenn seine Aufmerksamkeit nachlässt, wird, wenn er in seinen Bemühungen bei dem Objekt zu bleiben, gibt es Licke, dann gleich anwendet er Flicken, er näht. Das ist dann Zustand von Dritte. Dritte bleibe in Shamatha, das heißt Upa. Avastha nicht? Avastha? Avastha heißt Zustand. Upasthapayati. Avastapayati ist Vierte. Ava heißt Nieder. Und in diesem, da kommt er, verlässt der gute Yogi, verlässt er Bala Avahana Manasikara, er macht nicht mehr Objekt der Meditation im Geiste durch Kraft, er kommt zu Sachidra Avahana Manasikara. Er ist bewusst von den Lächeln, von den Lächeln in seine Anwendung des Geistes in ein Meditationsobjekt. Immer bewusst. Und da in diesem Zustand ist er bewusst auch, fängt er an, bewusst zu sein von den Befleckungen des Geistes. Die Befleckungen des Geistes werden nur klar, wenn man sich Mühe gibt, wenn man mit Energie arbeitet und wenn man Klarheit und Entspannung übt. So, je höher er kommt in der Meditation, desto weniger werden diese Lächer in Zustand von Unreinheit des Geistes. In diesem Stadium von dritter Stadium und so, die, obwohl er bewusst ist, dass Achtsamkeit nachlässt, die Lächer in seine Klarheit des Geistes sind immer noch sehr, sehr groß, aber er weiß schon, dass es Lächer sind und dass was zu erreichen ist, ist ein Zustand des Geistes ohne Lächer der Unreinheit. Deswegen sein Vertrauen wächst und die früheren Faktoren werden umso deutlicher. Warum? Weil er ist mehr und mehr bewusst, dass diese Lächer in Unreinheiten des Geistes äh, erst sind sehr grob und werden immer feiner, je feiner sein Geist wird. In vierte Stadium, wir haben schon gesagt, Avastapayati, seine Achtsamkeit ist, kommt zur Reife. Das heißt, dass er kontinuell bewusst von dem Meditationobjekt bleibt. Er hat natürlich andere Wahrnehmungen, andere Gefühle, andere Gedanken, aber er verliert nicht mehr das Meditationsobjekt und er verliert nicht mehr die Klarheit über das, was zu machen ist. Da ist wichtig zu verstehen, dass Sati ist nicht nur Achtsamkeit, es ist viel mehr als Achtsamkeit. Es wird verglichen in Visuddhimagga mit Bandaragarika. Es ist der Finanzminister oder wie? Schätz. Der König, Schatzmeister des Königs. Visuddhimagga so erklärt. Sati ist Schatzmeister des Königs. Es immer macht den König, den Geist, aufmerksam darauf, was für gute Sachen er da hat, was für schöne Frauen, was für Waffen, was für Gold und so weiter. Und danach dann, er entscheidet seine Politik. Genauso Sati immer nicht nur ist achtsam, aber erinnert immer den Geist daran, was zu tun ist, damit er sich von den Feinden schützt und wirksam die Maßnahmen anwendet. Ich sehe, unsere Zeit ist schon vorbei, dann lassen wir den Rest für morgen und dann verbinden wir das mit Anapana-Meditation ein bisschen. Hoffentlich war das nützlich jetzt auch, diese Zusammenfassung. Indem wir das wiederholen, dann wird es hoffentlich in Geist bleiben, dann werden Sie meine Lehrer. Sonst vergesse ich. Okay, dann machen wir eine kurze Pause.